Kundgabe 4339. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1948. Liebe leben, Geisteswirken. Heilige Schrift. Darum sollet ihr in der Liebe leben, dass mein Geist in euch wirken kann, dass ihr hellen Geistes werdet und mein Wort verstehet, das zu euch sprechen wird durch meine Boten, und dass ihr lesen könnet in der Schrift, die von mir zeuget. Und ihr werdet dann erkennen, dass immer das gleiche Wort euch entgegentritt, dass ihr volle Übereinstimmung findet des geschriebenen Wortes und dessen, das aus der Höhe euch direkt geboten wird, dass also mein Wort immer und ewig das gleiche bleibt. Nur kann es durch Menschen eine andere Auslegung erfahren, die ich aber immer wieder durch mein von oben gesprochenes Wort berichtigen werde. Denn ich will, dass ihr in der Wahrheit wandelt, dass euer Denken nicht in die Irre geleitet werde und dass ihr im Wort immer mich selbst erkennt, was aber nur dann der Fall sein kann, wenn es euch so berührt, wie es von mir ausgegangen ist. In meinem Wort trete ich selbst euch entgegen, also müsstet ihr mich und meine Gegenwart spüren, ganz gleich, ob ihr mein Wort höret oder es durch die Schrift entgegennehmet. Spüret ihr mich, dann steht ihr in der Wahrheit. Denn im irrigen Wort bin ich nicht gegenwärtig. Und spüren könnet ihr mich wiederum nur, so ihr einen Lebenswandel in Liebe führt. Ansonsten mein Wort an den Ohren verklingt, wenngleich es reinste Wahrheit, also nicht von den Menschen verbildet ist. Also kann nur ein liebender Mensch ein Urteil fällen, denn nur ein liebender Mensch ist hellen Geistes. Und er kann die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden, weil ihn letzterer fremd anmutet und er es spürt, dass es nicht die Stimme des Vaters ist, die ihm entgegentönt. Darum wird jede Debatte über die Wahrheit erfolglos sein bei Menschen, denen die Liebe mangelt, wie sie aber stets zu einem Resultat führen wird, wo meines Liebegebotes geachtet und das Wirken des Geistes dadurch möglich gemacht wird. Diese werden Vergleiche ziehen zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort und annehmen, was durch meine Boten ihnen von mir direkt vermittelt wird. Denn es soll auf das geschriebene Wort als Bestätigung hingewiesen werden, auf das die Menschen die tiefe Wahrheit erkennen und mein offensichtliches Wirken ihren Glauben bestärke. Eine wahrheitsgemäße Erklärung und Auslegung meines geschriebenen Wortes wird ihnen auch viel verständlicher erscheinen und die Göttlichkeit meines Wortes bestätigen. Und jeder denkende Mensch wird sich befriedigt fühlen von meinem aus der Höhe gesprochenen Wort und doch nicht die Schrift abzulehnen brauchen, weil sie völlig übereinstimmt mit jenem. Und solange ihr mit der Schrift konform gehet in eurer Lehre, brauchet ihr meine Diener auf Erden auch keine geistige Debatte zu fürchten. Ihr werdet jeden Einwand widerlegen können. Ihr werdet klar und deutlich den Sinn des geschriebenen Wortes wiedergeben und mit dem aus der Höhe gebotenen vereinbaren können. Ihr werdet Erfolg haben bei jedem suchenden Menschen, der in der Liebe steht. Und darum immer die Menschen hinweisen müssen, dass die Liebe das Erste und Nötigste ist, um mein Wort verstehen und als väterliche Stimme erkennen zu können. Denn nur die Liebe erhellet den Geist und macht euch aufnahmefähig für mein Wort. Amen.